geruht, geschlafen hab ich kaum. Ich schrecke hoch aus einem Traum, ich hab geträumt, weiß nicht mal was. Mein Kissen ist von Tränen nass, ich weine doch schon lang nicht mehr. Wo kommen dann die Tränen her? Du liebst, der liegst ganz nah bei mir und dennoch weiß ich nichts von dir. Ich bleibe wach in dieser Nacht und will dich morgen fragen. Was dich so traurig macht. Schlaf, schlaf, liebste, schlaf. Oft haben Träume dich gequält, dann bist du davon aufgewacht. Hast sie mir manches Mal erzählt und ich dann selber ausgelacht. Liebste Schlaf. Dein Gesicht, es ist so weiß. Die Augenlider salzig heiß. Du sprichst im Traum und ballst die Faust. Wenn du mir morgen noch vertraust, wirst du mir sagen, was dir fehlt, wovor du Angst hast, was dich quält. Ich spür, wie du die Angst im Bauch, doch weiß ich und du weißt es auch. Da ist noch immer unser Mut, wenn wir uns nichts verschweigen. Wir doch noch alles gut. Schlaf, schlaf, liebste Schlaf. Träume dich gequält, dann bist du davon aufgewacht. Hast sie mir manches Mal erzählt und dich dann selber ausgedacht. Liebste Graut, der Tag kommt bald. Mit schweren Wolken trüb und kalt vorm Fenster hockt auf dürrem Ast. Ein müder Vogel, auch der fast ein bisschen Mut singt erst und schweigt, weil sich die Sonne doch nicht zeigt. Hab nur Geduld, es bringt die Zeit, den Sommer mit mehr Freundlichkeit. Schlaf, Liebste, denn beim nächsten Mal weck dich schon eine Lerche. Oder die Nachtigall. Schlaf, schlaf, liebste Schlaf. Oft haben Träume dich gequält, da bist du davon ausgewacht. Hast sie mir manches Mal erzählt und dich dann selber ausgedacht. Liebste Schlaf.